Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 52 des Gabelbissen Podcasts. In der letzten Folge habe ich ja bereits angekündigt, dass wir uns heute mal wieder der Serie Weiniges widmen. In der ersten Folge dieser kleinen Serie haben wir uns ja angesehen, wie es vom Rebstock zum Sturm kommt. Und heute schauen wir mal, was passiert eigentlich danach. Bevor wir uns aber die nächsten Stufen etwas anschauen wollen, würde ich mal sagen, werfen wir doch einmal zunächst einen Blick auf die Gärung. Denn ja, wir kennen alle den Begriff Gärung, doch vielleicht wissen viele nicht so recht, was genau passiert denn eigentlich bei Gärung. Okay, ja, grob gesagt, bei Gärung entsteht Alkohol, aber was genau ist Gärung? Wie läuft das beim Wein ab und was versteht man überhaupt darunter? Also im Grunde kann man ja mal sagen, dass die Gärung bei den Weintrauben oder generell bei Obst von selbst beginnen kann oder beginnt. Vor allem die Trauben enthalten Hefekulturen, das ist auf der Schale enthalten. Das ist übrigens auch bei Steinobst so, also zum Beispiel jetzt bei Pfirsichen, Nektarinen, Marillen etc. haben wir sehr viele Hefekulturen auf der Schale. Ja, und wenn ich das Ganze dann verarbeite, beginnen eben diese Hefekulturen den Zucker, das wäre bei den Früchten, bei den Trauben, Glucose und Fructose, in Alkohol und gleichzeitig Kohlensäure zu spalten. Also die machen nichts anderes, die zersetzen den Zucker in, wie gesagt, Alkohol und Kohlensäure. Ja, und das geschieht im Grunde, bis die Lösung, der Wein, das Getränk etc. eine gewisse Sättigung erreicht hat und der Zucker mehr oder weniger abgebaut wurde. Die Winzer hingegen setzen beim Weinkeltern jetzt nicht primär darauf, dass die eigene Hefe das in Gang bringt, sondern die setzen da auf spezielle Zuchthefe. Und mit diesen Zuchthefen kann man eben beim Wein eine bessere Qualität erreichen, kann man die Charakteristika der eigenen Rebsorten mehr oder weniger schön zur Geltung bringen. Der Vorgang der eigentlichen Hauptgärung dauert ja beim Wein im Grunde nur so 6 bis 8 Tage. Und dabei kann, das muss man sich mal vorstellen, der Most eine Temperatur von 30 Grad Celsius erreichen. Das geschieht jetzt nicht, weil wir das jetzt von extern irgendwie heizen. Das geschieht allein durch den Prozess der Gärung. Da erhöht sich einfach die Temperatur. Durch die ständige Erhöhung habe ich aber den Nachteil, dass auch die Gärung schneller wird. Mein Nachteil ist, je nachdem, wie man sieht, für den Weinbauern ist ein Nachteil. Denn desto schneller die Gärung, desto mehr negativen Einfluss hat das nämlich auf die Qualität des Endprodukts des Weins. Ja, und deshalb versuchen eben die Winzer, dass bei der Weingärung die Temperatur kontrolliert wird. Man kann sagen, ein Weißwein wird in der Regel bei so 15 bis 18 Grad Celsius vergoren. Rotwein, da wird eine eher höhere Temperatur genommen, da versucht man das Ganze auf 22 bis 25 Grad herum zu gären. Ja, was für einen Vorteil bringt es jetzt? Ja, wenn ich eine langsamere, kontrollierte Gärung habe, ist der Wein frischer im Geschmack. Und das ist ja, was man erreichen will. Aber beim Rotwein, habt ihr gesehen, haben wir die Temperatur ja etwas höher gewählt, weil da will der Winzer durchaus eine bisschen schnellere Gärung. Man nicht die ganz schnelle Variante, sondern eine bisschen schnellere. Und wenn das Ganze schneller vergoren wird, erreiche ich im Wein einen weitaus kräftigeren Geschmack. Und das ist ja bei einem Rotwein durchaus gewünscht. Bei den meisten Weinen kann man sagen, endet der Gärprozess so circa Mitte bis Ende Dezember. Da ist es dann circa abgeschlossen. Ja, der Wein hat dann abhängig von der Sorte einen Alkoholgehalt von 9 bis 14 Volumensprozent. Und die Hefe hat aber neben Alkohol auch noch 400 andere Verbindungen in dem Getränk erzeugt. Und ihr erinnert euch, ihr habt sicherlich schon mal gehört, dass man bei einem Wein spricht, der schmeckt blumig, Er hat eine Note von Brombeeren, er erinnert an Pflaumen, an Trauben, also gut, Trauben sowieso, an Erdbeeren und weiß der Kuckuck was noch. Ja, und das kommt eben durch diese 400 Verbindungen, die da erzeugt werden, stehen einfach total viel Aromastoffe. Das hat eben einen totalen Einfluss auf den Geschmack, aber auch auf den Geruch des Weins. Wenn ihr das aber noch nicht geschmeckt habt, macht euch keine Sorgen. Ich habe bis jetzt bei keinem Wein irgendwie Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, duftige Blumenwiesen, was auch immer rausgeschmeckt. Ich persönlich bin einer, der kann sagen, okay, ja, der Wein schmeckt mir, der Wein schmeckt mir nicht. Aber Leute, die eine durchaus geschulte und vielleicht auch viel aus feinere Sensorik auf der Zunge haben, die können das eben alles rausschmecken. Ich kann es nicht, aber ehrlich gesagt, mir ist es bis jetzt auch noch nicht abgegangen. Ja, was passiert dann am Ende der Gärzeit? Da sinkt die Hefe zu Boden. Es kann teilweise noch zu einer sogenannten Nachgärung kommen. Die gibt es dann auf zwei Arten, die ungewollte. Tja, da freut sich der Winzer dann eher nicht. Aber es gibt auch eine gewollte Nachgärung. Egal ob gewollt oder ungewollt, die hat eine Funktion und zwar Säureabbau. Im Wein entsteht mehr oder weniger Apfelsäure und das macht den Wein dann sehr, sehr spritzig. Das will man aber vielleicht nicht bei jedem Wein haben. Darum wird es nachvergoren und dann wird das Ganze in Milchsäure umgewandelt und dann habe ich einfach einen, wie soll man sagen, ja, zarteren Wein. Also der ist bei Weitem nicht so spritzig. Beim Weißwein will man das in Österreich in den meisten Fällen nicht. Da soll der Weiße, soll halt zum Beispiel Grüner Veltliner, Riesling, soll halt schön spritzig sein. Jetzt bleibt aber die Frage offen, was genau kommt denn jetzt nach dem Sturm? Also das nächste Stadion, das der Wein dann erreicht, wäre das sogenannte staubige oder gestaubte. Darunter versteht man einen sehr jungen und nicht filtrierten Wein. Sprich, der Wein ist, wenn ich ihn bekomme, im Glas, wie auch der Sturm, nicht klar. Und weil das eben nicht klar ist, hat man einfach gesagt, es ist staubig, weil ihr wisst, Staub, wo ist, wenn man das in Wasser gibt, es wird alles so eine trübe Sache. Darum das Staubige. Beim Staubigen ist aber im Gegensatz zum Sturm der Zucker schon zur Gänze vergoren. Und es hat sich somit auch auf den Geschmack ausgewirkt, weil der ist dann nicht mehr so ein liebliches Getränk, das man so Viertel für Viertel trinken kann, sondern der hat schon einen Charakter von Wein, denn immerhin ist es ja auch ein Jungwein. Aber der Staubige ist noch nicht so ausgeprägt wie ein Wein nach der Reife, denn nach der Gärung muss jeder Wein reifen. Heutzutage wird übrigens der Staubige nicht mehr so oft angeboten, der Jungwein an sich schon, aber halt filtriert, weil die Leute das nicht so gern haben, wird es eben nicht mehr als Staubiger, sondern als normaler Jungwein verkauft. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt zum eigentlichen Wein, unserem Endprodukt? Ja, das bedarf einer mehrmonatigen Reife und da kann man sagen, so circa ja, 3 bis 6 Monate lang. Und das kann man mehr oder weniger in verschiedenen Arten von Fässern machen. Klassischerweise wird in Österreich hier Holz oder Stahl verwendet. In ganz seltenen Fällen wird teilweise auf Glas oder Kunststoff zurückgegriffen. Primär aber Stahltanks und klassische Holzfässer. Im Prozess der Reife kann es übrigens nach wie vor zu einer Gärung kommen, und zwar durch die Feinhefe. Feinhefe, das sind die Schwebeteile, die nicht abgesunken sind bei der Hauptvergärung. Und die machen mehr oder weniger nichts anderes, als die Eiweiße im Wein abzubauen. Während des Prozesses lagern sich die Salze der Weinsäure ab. Da spricht man dann vom sogenannten Weinstein. Und der kann dann auch in verschiedensten Sachen wiederverwendet werden. Zum Beispiel wird Weinstein auch als Backtriebmittel verwendet, aber hier wird nicht der pure Weinstein verwendet, sondern wird das kombiniert mit einem anderen Stoff. Aber man kann Weinstein zum Beispiel auch zum Festigen von Eischnee verwenden. Aber es gibt dann noch zig andere Möglichkeiten, wie man den verwerten kann. Anstelle der, sage ich mal jetzt, klassischen Reife gibt es auch eine besondere Variante. Da spricht man dann vom Ausbau des Weins. Um was es sich beim Ausbau handelt, das erkläre ich euch in der nächsten Folge. Okay, jetzt wissen wir, wie es zum Wein kommt und was Gärung ist. Ihr habt doch sicherlich schon mal eine Flasche Wein gekauft, im Fachhandel, im Supermarkt, wo auch immer. Und da ist euch sicherlich aufgefallen, dass vielleicht mal Qualitätswein oben steht, Tafelwein, Landwein etc. Da gibt es auch viele andere Sachen. Ihr werdet euch vielleicht schon gefragt haben, was geht's da überhaupt? Also das Ganze sind einmal die sogenannten Prädikatstufen. Und da hat Österreich quasi eigene, jetzt im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich. Viele der Bezeichnungen sind hingegen ident, also es gibt zum Beispiel jetzt in Deutschland, in Österreich den Landwein, aber auch in Frankreich, nur wird der anders definiert. Also in Österreich muss ein Wein diese und jene Kriterien erfüllen, um Landwein zu sein, was er zum Beispiel in Deutschland nicht muss oder umgekehrt. Fangen wir mal an bei den untersten Ebenen, bei der ganz normalen Klasse Wein. Das Einfachste, was da gibt, wäre der sogenannte Tafelwein. Bei dem ist es erlaubt, dass die Trauben aus und der Wein an sich aus mehreren EU-Ländern stammen dürfen. Eine Sortenangabe ist hier nicht erforderlich. Rebsorten mit Gebietsangabe sind hier nicht erlaubt. Sprich, ich kann draufschreiben grünen Veltliner, aber ich kann nicht draufschreiben grünen Veltliner aus dem Weinviertel. Das ist hier nicht erlaubt. Oder zum Beispiel auch der Weißburgunder oder Rheinriesling. Den dürfte ich nie als Tafelwein anbieten. Und was hier auch noch erlaubt ist, ich darf eine Alkoholanreicherung durchführen, und zwar bis zu zusätzlich maximal 2%. Die nächste Stufe dieser Klasse wäre der Landwein. Das wäre der erste Wein mit geografischer Angabe, sprich, hier kann ich jetzt einen Weißburgunder anbieten, einen Rheinriesling oder sonstige Sachen. Der Wein muss aus der Region stammen. Das betrifft jetzt nicht das Weinbaugebiet, sondern die Region, wie zum Beispiel Niederösterreich oder Burgenland. Der Begriff muss eindeutig auf dem Etikett angeführt werden. Ja, und dann muss er noch frei von Fehlern sein. Und er darf einen maximalen Ertrag von 6.750 Liter pro Hektar haben. Ja, und auch hier wäre die Anreicherung von Alkohol erlaubt. Kommen wir zur nächsten Klasse, und das wäre der Qualitätswein. Der wesentliche Unterschied zum unter Anführungszeichen normalen Wein ist hier, dass dieser einer staatlichen Prüfung standhalten muss. Ja, und außerdem muss man hier noch eine Ursprungsbezeichnung machen. Qualitätswein, den kann man wieder ein bisschen feingliedern. Da hätte man mal den ganz normalen unter Anführungszeichen Qualitätswein. Er ist ähnlich jetzt dem vorher besprochenen Landwein. Hier sind sogar noch eine Alkoholerhöhung und eine Zuckeranreicherung erlaubt, aber im Gegensatz zum Landwein ist man hier auf 15 Gramm pro Liter Wein, also 15 Gramm Zucker pro Liter Wein beschränkt. Beim anderen darf man ein bisschen mehr, bei dem ist nur das erlaubt. Ja, die nächsthöhere Klasse wäre dann der Cabernet. Unterschied zum Qualitätswein ist einfach nur, dass es hier keine Anreicherung von Alkohol und Zucker geben darf. Eine eher junge Qualitätsweinkategorie wäre der DAC. Unter DAC versteht man Distriktus Austriare Controllatus. Das besagt im Grunde nichts anderes, dass es sich hier um gebietsspezifische Weine handelt. Sprich, dies sind nur spezielle Sorten erlaubt, Sorten, die für die Region bekannt sind. Und natürlich müssen die Trauben auch aus der Region stammen. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Burgenland so einen Wein kälte, einen Blaufränkischen, der auch DRC wäre, darf ich die Trauben nur aus der Blaufränkischen Region nehmen, aber nicht aus dem angrenzenden Ungarn, weil dann wäre es kein DRC mehr. Für das Ganze gibt es ein eigenes regionales Komitee. Die Mindestanforderungen unterscheiden sich und eben jenes Komitee sagt, okay, ja, dieser Wein hat die Qualität, dass er ein DRC ist. Das Ganze gibt es seit 2003 und der jüngste Spross der DRCs in Österreich war übrigens der legendäre gemischte Satz aus Wien. Ja, und dann gibt es noch ein paar kleinere Qualitätsweine. die beschränken sich nur auf die Region Kamptal. Und da hätten wir die Steinfeder, das Federspiel und den Smaragd. Also das sind drei unterschiedliche Qualitätsstufen und die unterscheiden sich im Grunde nur bei den Öxl, beziehungsweise wie man es in Österreich messen würde, bei den Klosterneuburger Mostwagen-Einheiten. Und zwar von 15 bis 18,5 Grad. Was das genau ist, dazu komme ich dann gleich. So, und die höchste Stufe, die man eigentlich in Österreich bei einem Wein erreichen kann, wäre der sogenannte Prädikatswein. Und hier ist man ganz, ganz streng, weil es gibt generell in keinster Art und Weise eine Erhöhung von Zucker und Alkohol. Der Wein muss eine rot-weiß-rote Banderole tragen. Er enthält pro Flasche eine staatliche Prüfnummer. Es muss alles aus Österreich stammen, also die Trauben müssen alle aus Österreich stammen. Eine Angabe der Rebsorte ist zwingend erforderlich, ebenso wie Jahrgang und die Qualitätsstufe. Das muss alles am Etikett abgedruckt werden. Wenn dem nicht so ist, darf er keine der Prädikatsweinklassen tragen. Hier gibt es dann jetzt vereinfacht gesagt nicht mehr so viele große Unterschiede. Klar, wenn man ins Detail gehen würde, was ich jetzt mit Absicht nicht machen würde, weil sonst würde sich der Podcast ewig ausdehnen, gibt es da schon viele Feinheiten, die man unterscheiden würde. Aber im Groben kann man sagen, dass sich bei diesen Weinen hauptsächlich das Mostgewicht unterscheidet. Und da kommen wir jetzt eben zu dem, was ich euch bereits vorher bei den Kamptaler Weinen gesagt habe. Das Mostgewicht wird in Österreich mit der Klosterneuburger Mostwaage gemessen. Das Ganze wird in Grad angegeben. Das heißt, desto höher die Gradangabe, desto höher ist auch der Zuckergehalt, sprich desto süßer ist der Wein. Und da unterscheiden sich eben die Prädikatsweine hauptsächlich. Noch kurz zur Klosterneuburger Mostwaage. Das Ganze ist eine sogenannte Senkspindel und mit der wird eben der Zuckergehalt im Most gemessen. Das Ganze ist dann auch ein Indikator auf den Alkohol, der daraus entsteht. Eingeführt wurde die übrigens im Jahr 1861 und ist seit dem Zeitpunkt in Österreich und auch in Ungarn Standard. Es ist auf der einen Seite nicht hundertprozentig genau, sprich eher eine ungenauere Methode, aber sie ist EU-weit anerkannt. Kommen wir mal zu den Prädikatsweinen. Die einfachste unter Anführungszeichen Sorte wäre die sogenannte Spätlese. Hier werden nur vollreife Trauben verwendet. Der Wein muss sortenrein sein, zum Beispiel ich darf nur Muscat-O'Donnell-Trauben verwenden, zum Beispiel. Ja, und er muss einen Mindestgehalt von 19 Grad KMW aufweisen. Die nächste Stufe wäre die Auslese. Hier werden wieder ebenfalls vollreife Trauben verwendet. Teilweise dürfen die sogar edelfaul sein. Das heißt, sie haben einen natürlichen Hefepilz drauf und die dürfen edelfaul werden. Das Ganze wird per Hand verlesen und hier haben wir einen Mindest-KMW von 21 Grad. Eine ganz spezielle Variante wäre der Eiswein. Die Trauben werden hier gefroren, geerntet und gepresst. Und zwar funktioniert das nach folgendem Prinzip: Wenn das Ganze so circa minus 7 Grad Celsius hat, gefriert das Wasser, ja klar. Nur das mit Zucker angereicherte nicht, das bleibt schön flüssig. Darum presst man so, weil dadurch erreicht man einen sehr, sehr süßen Wein. Die Ausbeute ist hier äußerst gering und den Wein gibt es auch nicht jedes Jahr. Denn ja, man hat nicht jedes Jahr zur richtigen Zeit den Frost, den man vielleicht mal doch gerne hätte. Die Mindest-KMW wäre hier übrigens 25 Grad. Ja, die nächste Stufe wäre Strohwein oder Schilfwein. Hier passiert Folgendes, da werden die vollreifen Trauben auf Stroh oder Schilf getrocknet. Ja, und durch das Trocknen erreiche ich einen höheren Zuckergehalt und habe einen sehr, sehr süßen Wein. Auch hier wieder 25 Grad KMW. Die nächste Variante mit dem Strohwein ein bisschen verwandt wäre die Beerenauslese. Hier werden die Beeren einzeln per Hand gepflückt, teilweise bei noch warmem Herbstwetter, idealweise wenn es schon feucht und neblig wäre. Die Beeren sind schon ein bisschen eingetrocknet, total in der Vollreife, auch schon eine leichte Schimmel, also Edelschimmel. Und auch hier brauche ich wieder mindestens 25 Grad KMW. Ja, die nächste Stufe wäre dann der Ausbruch. Das sind dann schon großteils oder eigentlich nur mehr edelfaule Trauben, die auch teilweise aufgeplatzt sind. Die haben einen extrem hohen Zuckergehalt und ich erreiche dadurch einen wirklich sehr, sehr süßen Wein. Wenn es interessiert, hier ist die Mindestangabe 27 Grad kmW. Ja, und das absolut süßeste, was man in Österreich am Weinmarkt kaufen kann, was sich als Digestiv oder auch Aperitif, ich persönlich würde eher Digestiv sagen, eignet, wäre die sogenannte Trockenbeerenauslese. Hier werden die Beeren einzeln per Hand auch wieder geerntet. Wie bereits gesagt, ist die höchste Stufe der Prädikatsweine und die Ernte erfolgt hier meist im November. Die Trauben sind hier schon am Stock eingetrocknet, ist schon fast quasi wie Rosinen und von Edelschimmel nur so überzogen. Man klingt vielleicht jetzt nicht appetitlich, aber beim Edelschimmel ist er auf unsere Gesundheit überhaupt nicht negativ auswirkend. Und ich habe einen wirklich extrem hohen Zuckergehalt. Ja, und darum ist es auch das süßeste und bekannt übrigens ist das Neusiedler Seengebiet eben für diesen Wein. Ja, und hier muss man mindestens 30 Grad Klosterneuburger Mostwagergehalt haben. Also ihr seht, das ist wirklich ganz was Süßes. Den gibt es auch nicht in den Standardflaschengrößen, den gibt es in so ganz kleinen Flaschen, weil vor dem kann man einfach nicht viel trinken, weil der viel zu süß wäre. Ja, und das wären die Prädikatstufen, die man eben in Österreich kaufen kann. Ehrlich gesagt hat es jetzt länger gedauert, als ich mir eigentlich gedacht habe. Und das, obwohl ich die ganzen Unterschiede wirklich nur im Groben angerissen habe. Natürlich gibt es da wesentlich mehr Unterschiede, als ich euch gesagt habe. Für all diejenigen, die schon abgedreht haben. Tja, aber ihr, die mich jetzt noch hört, oh, jetzt kennt ihr euch dafür bei den einzelnen Prädikatstufen in Österreich wunderbar aus. Eins möchte ich dazu natürlich noch sagen. Man könnte jetzt aufgrund der Aufzählung sagen, okay, jetzt kenne ich mich aus, ich kaufe nichts mehr, was unter einem Qualitätswein, unter einem Kabinett oder gar alles ab Spätlese wird erst gekauft. Man, auf der einen Seite beschreiben natürlich diese Stufen die Qualität des Weins, aber das muss noch lange nicht bedeuten, dass das auch mit eurem persönlichen Geschmack vereinbar ist. Zum Beispiel, ich mag Prädikatswein generell nicht so gern. Ab und zu eine Spätlese ist vielleicht ganz okay, aber alles drüber ist mir persönlich schon viel zu süß. Vielleicht mal ein kleiner Schluck von Eiswein oder so. Das ja, aber das wäre jetzt kein Wein, den ich öfters trinken würde. Da kann mir zum Beispiel jetzt ein guter Lahnwein vom Winzer aus dem Burgenland oder wo auch immer viel besser schmecken, weil der einfach voll meinen Geschmack trifft. Also nehmt die Prädikatstufen in gewisser Hinsicht als Hinweis, aber es muss noch lange nicht bedeuten, dass für euch ein Qualitätswein besser schmeckt als ein Lahnwein. Das muss man einfach durch Ausprobieren herausfinden. So, aber jetzt ist wirklich genug der grauen Theorie. Ich würde sagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Heute habe ich mir gedacht, dadurch, dass wir ja schon jetzt beim Theoretischen, beim Wein angelangt sind, kochen wir auch gleich mit Wein. Und ja, die Folge wird im Herbst veröffentlicht und was ist da passender als Wildfleisch? Und darum möchte ich euch heute ein Rezept für Hirschragout in Weißwein-Senfsoße präsentieren. Für 2 bis 3 Personen benötigen wir 50 Deka Hirschschulter, 0,75 Liter Weißwein, bei uns würde man auch sagen Apotheun Weißwein, zu den Größeneinheiten in einer anderen Folge mehr und generell noch kurz zum Wein ein Wort. Es ist ja oft so, dass manche Leute sagen, ja, wenn man kocht, ist es eigentlich egal, was für ein Wein ich nehme. Ob das jetzt so billig ist, ist eigentlich wurscht. Ich verwende es ja nur zum Kochen. Also ich würde an dieser Stelle mal ein bisschen anders denken, denn wenn euch der Wein jetzt beim Trinken nicht so schmeckt, warum sollte er dann ja beim Kochen schmecken? Durchs Kochen verändert er nicht wirklich jetzt seinen Geschmack. Er soll ja dem Gericht eine Ergänzung bringen. Würde mal darüber nachdenken, wenn jetzt jemand billigen Wein oder ganz, ganz einfachen gekauft habt, ob ihr nicht vielleicht beim nächsten Mal einen Wein nehmt, der euch vielleicht besser schmeckt. Ihr werdet sehen, das wirkt sich wunderbar positiv aufs Gericht aus. Ja, und weiters benötigen wir noch 2 kleine Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Senfsamen, 2 Lorbeerblätter, ein bisschen Mehl, Butter oder Margarine, Salz und Pfeffer. Beginnen wir mal mit der wunderbaren Schneidearbeit und da schneiden wir zunächst einmal die Zwiebel schön klein, ja, und auch gleichzeitig den Knoblauch. Also nicht gleichzeitig Zwiebel und Knoblauch gemeinsam, sondern nacheinander natürlich. Dann nehmen wir die Hirschschulter und sie zunächst einmal trocken tupfen und anschließend schneiden wir die in mundgeräuchte Stücke. Ja, dann stellen wir mal einen Topf auf den Herd, erwärmen den und sobald der Temperatur erreicht hat, geben wir die Butter hinzu und lassen die mal schmelzen. Ja, und darin lassen wir dann im Anschluss die Zwiebeln mal schön glasig andünsten. Und hier wäre es wirklich wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der Zwiebel keine Farbe nimmt. Denn wir wollen bei diesem Gericht absolut keine Röstaromen haben. Bei einigen Gerichten ist ja durchaus kein Problem. Bei diesem Ragout wollen wir im Anschluss keine Röstaromen haben. Wenn der Zwiebel schön glasig ist, geben wir unsere Hirschstücke hinein und braten das Ganze mal schön scharf an, sprich mit hoher Temperatur. Das sollte man immer währenddessen ein bisschen rühren. Wenn der Hirsch dann schon leicht Farbe genommen hat, geben wir ein bisschen Mehl hinzu. Ich würde sagen, so 2 bis maximal 3 Esslöffel zunächst. Das Mehl hat nämlich eine wichtige Funktion und zwar soll es das ausgetretene, also den ausgetretenen Fleischsaft binden und dadurch erreicht man dann auch beim Anbraten eine schönere Farbe des Fleisches und zusätzlich in späterer Folge erreicht man auch noch eine kleine Bindung, also eine leichte Bindung der ganzen Soße. Ja, wenn wir das dann alles gemacht haben und das Fleisch schon braun ist, nehmen wir die Flasche Wein und gießen den Inhalt in den Topf hinein. Das Ganze lassen wir dann mal etwas aufkochen, also einmal kräftig aufkochen. Und danach geben wir unseren gehackten Knoblauch, die Senfkörner und die 2 Lorbeerblätter hinzu. Könnt ihr es dann auch noch mit Salz und Pfeffer würzen. Ja, und dann geben wir den Deckel drauf und lassen das Ganze bei eher kleiner, niedriger Temperatur für so circa 1 bis 1,5 Stunden köcheln. Abhängig von der Qualität des Hirschfleischs kann es unter Umständen auch länger dauern. Aber 1 bis 1,5 Stunden sind ein relativ guter Richter, muss ich sagen. Es hat sich dann immer bewährt, dass der Hirsch schön zart geworden ist. Sollten während des Kochvorgangs euch zu viel Wasser verdunsten, dann könnt ihr das gerne mit normalem Wasser aufgießen, aber auch Gemüsebrühe nehmen. Das tut dem Ganzen nichts ab. Das wird im Endeffekt auch noch bereichern. Ja, nach den 1,5 Stunden habe ich wunderbar zartes Hirschfleisch, das sich echt toll mit dem Wein, den Senfsamen, Knoblauch und Zwiebel zu einer tollen Ragout ergänzt. Also die Mischung dieser Zutaten ist echt total genial. Also das Gericht ist, wie ihr seht, einfach zu kochen, aber man hält wirklich tolles, geschmackvolles Gericht. Natürlich abhängig von welchem Wein ihr verwendet, schmeckt es etwas süßlicher oder nicht so süßlich. Ich habe übrigens damals einen Rotgipfler verwendet. Rotgipfler ist ein Weißwein, der typischerweise in der sogenannten Thermenregion im südlichen Raum von Wien kultiviert wird und da hauptsächlich in den Raum Kumpelskirchen. Als Beilage übrigens würde ich zu diesem Gericht Kroketten empfehlen. Und da kann ich euch wirklich nur raten, macht die selber. Es ist nicht wirklich aufwendig, das ist euch relativ leicht. Und sie schmecken um Längen besser als die gekauften aus dem Tiefkühler. Ja, bevor ich zum eigentlichen Ende der heutigen Folge komme, nochmal etwas in eigener Sache. Wenn ihr den Gabelbissen-Podcast über iTunes oder eine andere Plattform wie podcast.de etc. abonniert habt, dann wäre es super, wenn ihr mich dort mal bewerten würdet. Alles unter 5 Sternen zählt natürlich nicht. Ich wünsche euch somit viel Spaß beim Verkosten